Ich hing am Kreuz für dich, aus Liebe ruf ich dich. Komm her zu mir, dann schenk ich dir ein weißes Kleid von mir. Komm her zu mir, dann schenk ich dir ein weißes Kleid von mir. Bring deine Last zu mir, den Frieden geb ich dir. Willst du frei sein, dann lass mich rein in jedes Kämmerlein. Willst du frei sein, dann lass mich rein in jedes Kämmerlein. Ich will dein ganzes Herz, dein halbes reicht mir nicht. Lass los, mein Kind, sonst bleibst du blind und kommst niemals ans Ziel. Lass los, mein Kind, sonst bleibst du blind und kommst niemals ans Ziel. Vergiss dein altes Ich, jetzt lebe nur noch ich. Jetzt kämpfe ich für dich, mein Kind, und bringe dich ans Ziel. Jetzt kämpfe ich für dich, mein Kind, und bringe dich ans Ziel. Komm, folge mir jetzt nach und schäm dich nicht für mich. Bekenne mich, du bist ein Licht, jetzt strahle nur für mich. Bekenne mich, du bist ein Licht, jetzt strahle nur für mich.